Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Liebesspielzeuge. Was sind eure liebsten Liebesspielzeuge? Vielleicht Dildos, Schnuller, Kerzen, Schuhe, ich habe mir mal so ein paar Beispiele hier aufgeschrieben. Zahnspangen, Öle, Socken, Peitschen, Cockringe. Der Fantasie sind ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also, mit was spielt ihr in Sachen Liebe am liebsten? 0130 2911, Telefonnummer und Faxnummer 0130 11 51 22. Jetzt bin ich aber gespannt. Zum Beispiel auf Thomas, 39. Namens, Jürgen. Ja. Ja, wir haben so Spielzeuge im Keller. Im Keller, fängt schon interessant an. Ja. Da haben wir so, meine Frau ist Krankenschwester auf einer gynäkologischen Station, kommt dadurch ein bisschen leichter an solche Sachen ran wie einen gynäkologischen Stuhl. Aha. Und da gibt ja noch mehr Sachen, fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Wie praktisch, dass deine Frau dann einen solchen Beruf hat. Richtig, genau. So, jetzt steht bei euch im Keller zum Beispiel ein Gynäkologenstuhl. Ja. Was steht da noch im Keller? Tja, was steht da noch für zum Klistier zum Beispiel, dieser Katheter. Mhm. Und dann hier, ach, ich weiß nicht, wieso, wie die heißen. Was der Frauenarzt benutzt. Ein Spekulum, genau. Aha, das so weiß ich auch nicht genau, wie man das nennt. Nun gut, all diese Gegenstände befinden sich bei euch im Keller. Ja. Was passiert denn jetzt mit den Gegenständen und was passiert vor allen Dingen im Keller bei euch? Bei uns im Keller, ja, meine Frau hat eine Freundin. Ja. Die hat sie da kennengelernt im Krankenhaus. Ja. Und die auch für solche Spiele sich interessiert. Und dann machen wir das so alle 14 Tage mal. Also ihr geht dann zu dritt in den Keller. Richtig. Nebenan lagern die Kartoffeln und die Kohle. Ja, so ungefähr. Und da gibt es einen Spezialraum mit dem Gynäkologenstuhl. Ja, genau. Was passiert auf dem Gynäkologenstuhl? Tja, und so zum Beispiel Untersuchungen. Sie zeigen mir, was die Ärzte regulär machen bei den Frauen. Also du liegst dann auf dem Stuhl? Nein, nein, sie liegt, also meine Frau oder die Marita liegt sie auf dem Stuhl. Das ist die Freundin? Ja, richtig. Ja. Und dann untersuche? Und dann untersuche ich. Ja. Oder meine Frau, und sie ist dabei, sagt mir dann so und so musst du das machen oder das und das. Mhm. Und also ihr spielt dann Doktorspiele, ne? Richtig, ja. Genau. Oder bei mir auch, sie untersuchen mich. Ach, das dann doch auch bei dir? Ja, dann mhm. auch bei mir, ja. Ja. Nun gibt es da bei dir ja nicht viel zu untersuchen, ne? Na, richtig. Wenn du genau. da so liegst. Nun stelle ich mir das so vor, dass dann die eine oder andere Person auf dem Stuhl liegt, die anderen fummeln eine Weile dran rum. Ja. Und dann, was passiert danach? Tja, danach, ja, den normalen Orgasmus. Also zwischendurch schon. Im Keller auf dem Fußboden. Ja, das auch. Das auch. Oder in dem Stuhl. In dem Stuhl auch. In dem Stuhl auch. Also ist das so ein richtiger Porno-Keller, den ihr da habt, ne? Ja, nicht ganz, aber fast. Mich wundert, dass deiner Freundin oder deiner Frau war das, ne? Ja, meine Frau und ihre Freundin. Dass der das Spaß macht, wenn die beruflich den ganzen Tag auch mit solchen Sachen zu tun hat. Ja, das wundert mich auch immer wieder, aber wir sind, ich sage mal, sie ist seit 15 Jahren in dem Beruf. Ja. Und ist dann auch eben damit zusammen und dann haben wir uns ein Haus gekauft und dann kam sie erst extrem auf diese Sache. Ach so, also muss ihr der Beruf ja auch extrem viel Spaß machen, ne? Sie ist zu beneiden. Ja. Denke ich mal. Kannst du dich erinnern, wie du darauf reagiert hast, als sie zum ersten Mal davon gesprochen hat? Ich habe damit angefangen. Du hast damit angefangen? Ja, ich habe ihr gesagt, ob sie da nicht mal Spaß dran hätte, weil wir früher... Wo das rauskam vor 20 Jahren, Videos und sowas und Videorekorder, konnte man sich in der Videothek leihen. Dann haben wir ein langes Wochenende oder sagen wir mal langen Wochenendabend Videos geguckt und auch mitunter so Pornofilme. Und da sind wir da drauf gekommen, habe ich zu ihr gesagt, ob sie keinen Spaß hätte, sowas mal im Keller zu machen. Und sie waren nicht abgeneigt. Und da war sie nicht abgeneigt. Also die Inspiration kam durch die Pornofilme. Richtig. Gibt es denn zwischen euch dann auch normalen Sex? Ja, also ihr geht nicht jede Nacht eben mal kurz in den Keller, auf den Stuhl. Passiert das denn immer zusammen mit der Freundin oder immer seid ihr beiden immer mit der Freundin? Ja, immer mit der Freundin, weil zu zweit, das machen wir hier oben, wenn wir beide ins Bett gehen, dann passiert normalerweise auch nichts Außergewöhnliches, aber das Außergewöhnliche passiert dann mit der Freundin. Ich verstehe schon. Thomas, erzähle uns allen, die wir völlig normal und langweilig und bieder sind, was so toll dann ist, auf so einem Gynäkologenstuhl zu liegen und der andere fummelt dann an deinen besten Stücken darum. Was ist toll daran? Sich zu zeigen. Sich zu zeigen. Das hat was sehr Exhibitionistisches auch, ne? Richtig, ja. Genau. Sich zu zeigen und eben zu sagen, wo jetzt angefasst werden soll oder ähnliches oder auch bei der Frau zu gucken, dass sie es zeigen kann. Also Resümee, dein liebstes Liebesspielzeug ist der Gynäkologenstuhl. Richtig. Kann man sagen. Ich danke dir für deinen Anruf und schönen Gruß an die Mädels. Okay. Tschüss, danke. Thomas. Tschüss. Vom Gynäkologenstuhl kommen wir jetzt zu Stefan, 19 Jahre, 19 Jahre alt. Hi. Hallo. Ja, auch Gynäkologenstuhl. Nee. Stimmt nicht. Also, bei mir ist das so, also ich bin mit meiner Freundin circa 1,5 Jahre zusammen. Ja. Und wir hatten halt das Problem beim Sex. Wir sind also nie gleichmäßig zum Orgasmus gekommen. Mhm. Wir hatten also das Problem, entweder bin ich zu früh gekommen oder sie kam zu früh und dann war das, dann hat man hinterher gegessen. Die alte Geschichte. Ja, richtig. Ja. Das typische, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr oder so. Ja, und irgendwann sind wir dann einkaufen gewesen, da sind wir in so einem Beate-Use-Shop vorbeigekommen. Und ja, dann sagt sie, lass uns doch mal reingehen, mal gucken. Und dann haben wir halt so eine Art Dildo gesehen. Mhm. Was heißt denn so eine Art Dildo? Entweder gibt's Dildo oder nicht Dildo? Ja, es war im Prinzip ein Dildo. Es war so eine Kombination aus Dildo und Vibrator, kann man sagen. Ja, ja. Müssen wir den Leuten erklären, was ein Dildo ist? Nö, denke ich nicht. Also ein, können sich das sieht vorstellen. So ähnlich aus wie ein Penis, ne? Kann man sagen, richtig. Es erinnert zumindest daran. Ja, richtig. Okay. Und da stand halt auf der Packung drauf, 100%ige Orgasmusvorlage-Chance. Vorlage-Chance? Ja, also halt, dass es halt wirklich passieren soll, also zu 100%. Wenn man das Ding benutzt. Richtig. Dann geht die Post ab. Ja, tanzt genau. Die Luzi. Kann man sagen, ja. Und sagte meine Freundin, komm, lass uns das mal mitnehmen, vielleicht klappt das ja. Gut, machen wir. Am Anfang war ich etwas skeptisch. Ich denke, was tust du dir da an? Du bist doch verrückt. Aber hinterher war ich doch angenehm überrascht. Moment. Du hast es benutzt. Ja, das ist im Prinzip beides. Das ist im Prinzip, kann man sagen, es ist ein Kondom. Es wird über den gesteiften Penis drüber gestriffen. Ja. Und dann gibt es halt an der Seite so ein Kabel führt da lang und da ist halt so ein Schieberegler dran, womit man so Vibrationen steuern kann, wie stark es vibrieren soll. Moment, das Ding wird über den Penis drüber gezogen? Richtig, das ist wie ein Kondom. Ach so, aber aus Plastik, ne? Aus Plastik. Wie dick ist es denn? Mehrere Millimeter dick. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das geht auch nur, natürlich, wenn der Penis irrigiert ist. Richtig. Und dann sind da so Nippel dran? Da sind unter anderem Nippel dran, die halt, wie gesagt, an einem Schieberegler kann man halt regulieren, wie stark das vibrieren soll. Die rotieren, die Nippel? So ein bisschen. Die rotieren nicht, das vibriert halt. Vibriert, okay. Ja. Das vibriert nur. So, nun hast du das Ding ausgesetzt, sieht ja wahrscheinlich schon ziemlich abgefahren aus. Ja, das ist halt so ein rosanes Etwas. Ja, ist das mit Batterien? Ist mit Batterien, richtig. Und dann? Ja, am Anfang war ich etwas skeptisch. Ich denke, was machst du da? Aber na gut. Dann haben wir es halt näher ausprobiert und wir sind doch beide gekommen gleichzeitig zum Orgasmus. Also was ich dann nicht so richtig verstehe, ist, dass deine Freundin dann unter Umständen oder sogar sehr wahrscheinlich sehr viel Spaß macht, verstehe ich. Aber macht es dir dann auch Spaß mit so einem Oschi dann da drin? Ja, das ist ein bisschen komisch. So am Anfang, wie gesagt, das war irgendwie nicht so doll am Anfang, aber hinterher, sag ich mal, habe ich mich so dran gewöhnt. Also wir haben uns das jetzt vor 3 Monaten geholt. Mhm. Und ihr benutzt das jetzt immer? Wir benutzen es jetzt immer, wirklich, immer. Es geht also keinmal ohne. Ja, ohne kriegen wir halt nicht zum Orgasmus. Danach wird das Ding ordentlich gespült mit Priel und dann ist es gut, oder wie? Ja, richtig. ja, oh Gott, warum nicht, ne? Ja. Also. Vor allem, wenn man sich dann so überlegt, was für Kondome, ne? Das ist natürlich direkt alles zusammen, sag ich jetzt mal. Es hat also auch eine klar verhütende Funktion. Auf jeden Fall. Es kommt nichts durch. Ja. Du hast deinen Orgasmus, auch einen guten Orgasmus. Ja. Und sie auch und das sogar gleichzeitig. Meistens. Mit Batteriehilfe, mit ein paar Volt. Ja, warum nicht, ne? Was kostet das Ding? Das hat 39 Mark gekostet. Das war nicht die Welt. Das habt ihr schnell abgearbeitet, ne? Die 39 Mark? Ja. Das ging recht zügig. Aber ist es nicht auch doch ein bisschen störend, wenn man immer auf sowas Künstliches, sage ich mal, zurückgreifen muss? Ja, das stimmt allerdings. Ne? Nur da hat wieder gehört, das Problem ist halt, sonst kommen wir so nicht zusammen. Ne? Dann kommt wieder der eine so früh, der eine so spät. Mhm. Ja, das heißt, hat das einen speziellen Namen? Nö, eigentlich nicht. Das hieß einfach nur E-Dildo. E-Dildo. Ja. Stefan und sein E-Dildo. Danke für den Anruf. Ja, danke auch. Tschüss. Was wir alles lernen hier, ne? Das ist wirklich ganz toll. E-Dildo. Thomas, 35. Hi. Hallo. Thomas, du bist dran. Ja. Hi. Ich war noch mit meiner Frau am Reden gerade. Ja, red mal mit der Frau noch ein bisschen. Wir haben ja Zeit und warten ein bisschen. Thomas? Jetzt hat er aus Versehen aufgelegt. Was ist denn los? Wie dumm. Wir versuchen das nochmal. Dann machen wir weiter mit Jürgen und der 37. Hallo Jürgen? Bin ich jetzt dran? Ja, so schnell geht das. Schlag auf Schlag hier. Ja, das ging aber gerade eben so weg. Ich habe das nicht... Der Fernseher ist etwas verzögert. Da war irgendein Defekt in der Telefonleitung, glaube ich. Ja, der erste Anrufer, da hat es gesagt, hattest du dich einbezogen, wir alle langweilig und bieder sind, aber ich glaube, dir ist auch schon so einiges untergekommen. Ich glaube, wir alle sind überhaupt nicht langweilig und überhaupt nicht bieder. Ja. Wir sind aufregend und Abenteuer. Ja, richtig. Ich finde das immer so toll, wenn man dann wenigstens die Augen sieht beim Fernsehen. Das ist auch der Vorteil, dass das bei WDR übertragen wird, da ich eben in Frankfurt lebe. Ja, ja und jetzt aber zu dir. Richtig. Und mein Spielzeug, beziehungsweise unser Spielzeug, das sind Billardkugeln. Billardkugeln? Billardkugeln, ja. Ja, nicht auf dem Billardtisch, aber... Also es geht um dich und deine Freundin? Nein. Dein Freund? Mit meinem Freund zusammen, ja. Was macht ihr beiden Hübschen denn mit dem Billardkugel? Was machen wir mit dem Billardkugel? Also es ist so gewesen, dass wir am Anfang Kunststoffkugeln hatten und die dann anal einführen. Ihr steckt die Kugeln in den Po? Ja, genau. Ist das Wobei ich das mache und mein Freund das einführen lässt. Aha. Ja. Und das ist für den Freund schön? Genießt es sehr, ja. Wie viele Kugeln passen denn da rein? Wahrscheinlich Unmengen. Wie viel schiebst du ihm rein? Drei. Wenn es kann manchmal so gar eine vierte passen, aber das ist dann staut es schon sehr im Bauch, dann drückt es auf den Magen. Ja. Welche Farbe sollten die Kugeln haben? Ja, das ist der Punkt. Also es ist ja mal eine Peinlichkeit passiert, die uns hat in den Boden schrumpfen lassen, als es noch nicht die Billardkugeln gab, sondern erst die anderen Kugeln, dass wir dachten, es fehlt eine. Es muss noch eine rauskommen. Wo ist die geblieben? Und die kam auch nicht auf der Toilette und nicht. Und und dann eben zum Arzt und der macht die Untersuchung. Das heißt, er fühlt auch nichts. Aber mein Freund das Gefühl hatte, nee, ich habe das Gefühl, da ist immer noch was im Bauch drin. Wie peinlich, das dem Arzt zu sagen. Ja, oder? Richtig. Mhm. Ich kam mir vor, ich weiß nicht, ob der Ralf König Comics trifft ist. Ich denke mir doch sehr. Ja. Und da gibt's ja diese netten Cartoon Banana Anal. Ja. Genau. Da habe ich so herzhaft drüber gelacht, bis es dann Realität wurde. Nur nicht, dass es eben keine Banane war, sondern eben eine Kugel. Und die hat man dann probiert zu röntgen und im Röntgenbild war nicht zu sehen. Und dann dachte man zuerst, das Material würde nicht reflektiert. So dass man dann nochmal eine geholt hat und am nächsten Tag nochmal hingegangen ist und es war also nichts drin. Seitdem hat man gedacht, es muss was anderes gemacht werden und so sind jetzt Billardkugeln, weil die nummeriert sind. Und jetzt kann man sich ja mal aussuchen, ob man mal die gestreiften nimmt oder die unifarbigen, ob man mal die geraden Zahlen. Also, aber man hat dann Kontrolle. Hatte er sich wirklich getäuscht? Hat sich getäuscht. Und du dann auch, ne? Weil du warst ja das ausführende Organ. Ja, ja. Was ist denn, du lässt es aber bei dir nicht machen? Nee, ich mag das nicht so sehr. Also ich habe mich früher zwar auch penetrieren lassen, um das mal so höflich auszudrücken, in den letzten Jahren aber nicht mehr. Ich bin irgendwie davon abgekommen. Wie beschreibt dein Freund das denn? Was da so schön dran ist, diese drei Kugeln im Po? Das ist natürlich ein Völlegefühl im ganzen Bauch, dann drin, das da rauskommt. Und natürlich dann wieder das Erlösen, wenn es wieder rauskommt, was dann natürlich auch wieder ein befreiendes Element ist. Das kann man sich dann vielleicht so vorstellen, als wenn man zur Toilette geht. Das ja, ist halt auch so ein befreiendes Gefühl. So, ja. Aber hat das was sexuell Erregendes? Ja, also für mich noch so total, weil ich dann auch teilweise, wenn weniger drin sind, ich meine Hand auch noch mit drin halte. Das ist so ein bisschen Fisting dann, ne? Das hört sich jetzt sehr viel an. Also wir sind viel konservativer und bieder, als man meint. Das hört sich jetzt wirklich so nach Extremsex an. Es ist sicherlich eine extreme Art, aber wir leben eigentlich ein ganz normales Leben. Und in der Sexualität gibt es viele Möglichkeiten. Ja, klar. Und das Schöne ist eigentlich, er sagt auch mal, es genießt es. Es ist eine sehr vertrauensvolle Sache. Das glaube ich. Das kann man sicher nicht mit jemandem machen, den man überhaupt nicht kennt. Oder sollte man vielleicht auch gar nicht machen. Ne? Würde ich auch. Ja, das finde ich auch nicht. Das ist eher so ein mein damaliger Freund, das war dann auch so, das ist ein wunderbares Verschmelzen. Das ist wie so, das kann man kaum in Worte fassen. Ich hatte mal in dieser Sendung vor längerer Zeit einen ganz hervorragenden Gesprächspartner, der mir vom Fisten erzählt hat. Ja, ja. Und der unterstrich auch, dass das eine sexuelle Praktik ist, die wirklich auf ganz großer Vertrauensbasis eigentlich ausgeübt werden sollte und dann auch praktiziert wird. Als ich meinen Freund kennenlernte, hätte ich nicht gedacht, also ich bin auch ein bisschen größer gebaut. und dachte am Anfang, dass er auch da hätte Schwierigkeiten hätte, dies zu verkraften, und das ging dann auch einigermaßen, und das ist einfach eine Sache, wie soll man sagen, des Trainings und vor allem des Entspannens. Jetzt erklär mir doch mal bitte, warum es unbedingt Kugeln sein müssen. Es könnte ja auch irgendetwas anderes sein, was eingeführt wird. Ja sicher, aber letztendlich ist es dadurch, dass natürlich die Kugel beim Ausstoßen jedes Mal der Schlussmuskel sich wieder schließt und dann wieder neu, ist das natürlich ein ganz anderer Reiz, als wenn das ein längliches Stück wäre. Ja. Macht ihr das oft oder ist das so eine besondere Sexualität, die vielleicht einmal im Monat vorkommt? Ja, so ungefähr. Also hin und wieder mal. Das ist einfach mal, um wieder mal einen Kick, zusätzlichen Kick. Wahrscheinlich braucht man dafür auch sehr viel Zeit. Das geht sogar relativ schnell. Das geht schnell. Also ja. Also ich komme mit der Hand schon so nach 15 Minuten, 20 Minuten schon ganz mit der Hand rein. Mhm. Wo? Und das Lustige ist eben, was viele nicht nachvollziehen können, es ist für mich sehr erregend. Mhm. Also es ist so schön, jemanden an den sensibelsten Punkt, also ich denke mir, in unserer Welt ist man inzwischen sehr offen, sehr frei geworden. Mhm. Und da würde ich sagen, ist so der Analbereich eigentlich ein ganz heikler Bereich. Aber das wäre jetzt auch meine Frage, dass er davon was hat, hast du jetzt schon verständlich erklärt, aber wirklich, was ja, du da auch davon hast. Das ist es ja, also ich genieße das, es ist ein Gefühl, so nah sein zu dürfen, das ist toll, das ist ganz toll. Also Billardkugeln. Ja. Spielt ihr mit diesen Billardkugeln auch Billard? Nein, das nicht. Wo werden die aufbewahrt, diese Kugeln? Wie bitte? Wo werden die aufbewahrt, diese Kugeln? Im Spielzeugschrank. Im Spielzeugschrank. Ja. Die werden schon auch schön sauber gemacht danach? Ja, natürlich. Und natürlich. Also Hygiene ist oberstes Maß. Ja. Also. Ja. Müssen die dann vorher desinfiziert werden oder reicht ein normales? Das reicht ganz die normal. Ja. Genau. Mann. Die Welt ist schon verrückt. Die Welt ist verrückt, ja. Vor ein paar Jahren hätte ich das auch nicht von mir oder so, kann ich alles nur vom Hören sagen. Aber euch macht Spaß, ne? Mit der Zeit, ja, es ist eine tolle Sache, wenn man seine Sexualität entwickelt. Und wer weiß, wo man in einigen Jahren kommt. Das heißt, es muss immer ein Einverständnis von beiden sein, und solange alle beide da Spaß dran haben. In 10 Jahren, Jürgen, unterhalten wir uns nochmal. Wer weiß, was du mir dann erzählen willst. Ach, mit dir würde ich mich sogar noch früher unterhalten. Alles Gute. Schönen Gruß an den Freund. Ciao. Peter, 23. Ja, hallo, ich bin's, Peter. Ja, ich bin's auch, Jürgen. Ja, und zwar, klingt ein bisschen komisch, ich bin jetzt auch ein bisschen nervös, weil ich das erste Mal hier so anrufe. Also wir hatten ja heute ja schon die Billardkugeln, den Gynäkologenstuhl. Ja. Also und zwar, meine Freundin und ich, wir benutzen die Barbie-Puppen. Nein. Ja. Jetzt sage bitte nicht, dass du die Barbie-Puppe auch in den Po steckst. Nicht ganz, also das Heikle daran ist ja, dass es nicht selbst gekaufte sind, sondern eben die von der Schwester meiner Freundin. Das ist natürlich besonders heikel, verstehe ich. Ja, und zwar, ich weiß nicht, also ist das vielleicht auch gerade das, was uns so erregt, dass das ist und... Ja, jetzt komm, Butter bei die Fische, was macht ihr mit der Barbie-Puppe? Ja, also man, sowohl von hinten als auch von vorne, also bei meiner Freundin versuche ich das eben von vorne auch. Und von hinten auch, nur ist das Problem, dass es natürlich nicht ganz reingeht, ist klar. Benutzt, also, nun gibt es ja verschiedene Sorten von Barbie-Puppen. Die neue und die alte Form. Welche Form ist es? Also es ist halt die neuere Form. Die neue, die sieht glaube ich so aus, dass sie eine breitere Hüfte hat, aber weniger Busen. Richtig. Das heißt, aufgrund der breiteren Hüfte gibt es da gewisse Schwierigkeiten. Ja, aber es geht ja vom Kopf los. Es geht vom Kopf los. Es ist immer eine weibliche, es ist nicht Ken. Sowohl als auch, die Schwester meiner Freundin hat so eine ganze Kollektion, ich weiß nicht, wie die ganzen heißen. Also entdecke ich da bei dir auch schon homoerotische Momente, wenn du mit Kenntnis treibst? Nee, also ich sehe das mehr so, es ist so ein Ausgleich zwischen uns beiden, weil jeder halt so seinen Spaß haben will, sie halt so mit Ken und ich dann mit Barbie. Ja, klar. Ist, ja. Und, also es wäre nicht homoerotisch. Also Ken ist bei dir tabu? Ja, schon. Also ich sag mal so, ich habe auch nichts dagegen. Also Peter, wie seid ihr denn auf diese schöne, sehr schöne Idee gekommen? Also es war ganz komisch. Wir waren, sie hatte sturmfreie Bude und wir sind dann halt ins Zimmer der Schwester gegangen, das war nebenan von ihr. Mhm. Und ja, haben uns einfach mal hingesetzt und ja, und dann hat sie sich so langsam rangetastet und gefragt, wie das denn so ist mit Barbie-Puppen und so. Und hast du gesagt, ja, Barbie-Puppen, das ist die Idee. Ja, und ich war zuerst perplex, aber der Gedanke war auch gar nicht so abwegig. Und dann haben wir es so langsam versucht mit, ausziehen auch, das hat schon... eine ziemlich stimulierende Wirkung gehabt. Also wird die Barbie-Puppe wird ausgezogen? Ja, auch. Ja. Und halt Ken eben. Ken auch, ja. Ja, und dann wird eben anal eingeführt, versucht. Ich muss was gestehen. Ich habe noch nie eine nackte Barbie-Puppe gesehen. Haben Barbie-Puppen Geschlechtsteile? Nein. Nein. Ja, also man sieht sie nicht direkt. Man sieht sie nicht direkt. Schade auch, ne? Das würde das Ganze noch ein bisschen aufpeppen, ne? Ja, das wäre nicht schlecht. Und zwar versuchen wir dann halt mit dem Kopf und es geht halt nicht ganz rein. Das Blöde war, wir hatten auch einmal so eine gefälschte Barbie-Puppe von der Schwester entdeckt. Und ja, das klingt ein bisschen komisch, da ist der Kopf stecken geblieben. Also es gibt ja auch eine gewisse Verletzungsgefahr, ne? Das schon. Kann das man auch sagen, uns, ne? Das ist uns klar, aber es ist halt eben so das Reizvolle, was es ausmacht. Die arme Schwester weiß davon natürlich nichts. Nein, also das Problem war, sie ist einmal reingekommen, als das war. Und wir haben ja eben immer versucht, das zu tun, wenn sie sturmfreie Bude hat und die Schwester auch nicht da war. Hat sie auf der Stelle nicht alle Barbie-Puppen verbrannt, die sie besitzt? Nee, also, ja, also... Wenn ich die Schwester gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Ja, die Schwester ist eben reingekommen und die Schwester ist ja so 4-5 Jahre, ich weiß nicht genau. Und die nimmt das auch noch gar nicht so richtig wahr, das Problem. Und sie hatte halt einen ziemlichen Schock gekriegt, weil meine Freundin halt geschrien hat, weil es auch Schmerzen bereitet, das anal einzuführen. Also, in dieser Sendung gibt es manchmal Geschichten, da weiß man nie so genau, stimmt's oder stimmt's nicht. Doch, das stimmt wirklich. In diesem Fall, ich weiß es, das klingt wirklich unglaubwürdig. In diesem Fall ist das gar nicht glauben, als das passiert ist. Mein Freund, der hat mich auch für verrückt gehalten, als ich ihm das erzählt habe. Peter, weißt du, was wir jetzt ganz einfach machen? Ich entlasse dich jetzt mit deinen Wagenpuppen. Ja. Und ich entlasse dich in diese Fantasie oder nicht in diese Fantasie, wie auch immer. Nicht Fantasie. Alles gut. Tschüss. Alles klar. Regina, 52. Hallo. Hallo Regina. Ja, hallo, guten Abend, Jörg. Ja. Schön, in deiner Sendung zu sein. Also, das ist schlimmer als ein Lotto-Gewinn, wenn man zu dir durchkommt. Ich bin doch mächtig aufgeregt. Das brauchst du überhaupt nicht sein, Regina. Bitte? Das brauchst du überhaupt nicht sein. Naja, aber... Das ist ja alles ganz, ganz nett und wir sind ja unter uns. Ja, natürlich. Ich kenne ja die Sendung schon ein ganzes Jahr lang und es ist eigentlich immer interessant. Du hast mir auch was zu erzählen zu dem Thema. unser liebstes Spielzeug ist seit gut 2 Jahren der Lippisch-Radierbart. Der was? Der elektrische Rasierapparat. Der elektrische Rasierapparat. Ja, was macht ihr? Also du und dein Mann, ne? Vermutlich. Ja, mein dein Freund. Mein Freund. Dein ja. Freund. Naja. Was macht ihr damit? Er rasiert mich unten die Schamhaare ab und das finde ich ja so ganz toll und da komme ich auch zum Orgasmus und. Moment, er rasiert dir oder er rasiert sich? Er rasiert mich. Er rasiert dich. Er rasiert mich. Voller Beleuchtung, mit schöner Musik, mit dem Plastik in der Hand. Und er rasiert mich, also nach allen Regeln der Kunst. Ja. Mit was in der Hand? Mit allen Regeln der Kunst. Ja, nee, du hast gesagt, irgendwas mit in der Hand auch. Mit dem Glas Sekt. Glas Sekt, Und dann rasiert er mich halt und dann komme ich zu einem super Orgasmus. Also das ist ganz toll. Also du kommst zu dem Orgasmus allein durch den Vorgang des Rasierens? Ja. Ach, das wäre toll. Das ist also so ein tolles Gefühl und Erlebnis, also ich muss das irgendwie mal loswerden. Ja. Also da kann man dann wirklich sagen, dass der Rasierer der Auslöser ist. Der Auslöser auch mit ist oder aber auch seine Zärtlichkeit dabei. Mhm. Denn er muss ja auch aufpassen, dass er mich nicht schneidet, weil ich ja manchmal ja auch zuckrig und weil es ja eben wirklich toll ist, schon das Berühren und dieses Zärtliche mit ihm. Also, kommt es denn dann auch darüber hinaus noch zum... Wir schlafen dann auch miteinander noch. Ja, wir bleiben doch lange zusammen beide. Er muss leider immer wieder weg, weil er ist 38 Jahre mein Partner. Nun tut das ja weh, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man sich mal rasiert. Nein, lass mich erklären. Es tut nicht weh, natürlich nicht. Aber es tut weh, es zwickt so, wenn man sich nicht regelmäßig rasiert. Ja. Das heißt doch, dass er dich dann jeden zweiten Tag rasieren muss. Nein. Das nicht? Zweimal im Monat. Zweimal im Monat. Und in der Zwischenzeit machst du selbst, oder wie? Nein, das überlasse ich immer ihm. Immer ihm. Und das ist dir dann nicht unangenehm, dass die stoppeln irgendwie. Im Gegenteil, das ist sehr schön. Das ist ja schön. Ja, doch. Rasierst du ihn denn dann auch? Nein, das können wir leider nicht machen, weil er ja eine Frau hat. Achso. Weil die Frau das dann sehen würde. Ja, das geht nicht. Dann würde die Frau fragen, was ist das denn jetzt hier? Ja, also ich würde es schon tun, aber wir machen es nicht. Würde er das denn gerne haben? Ja, ich denke doch, er würde es auch. Ja. aber dem würde er sich ja verraten. Würde er sich verraten? Und das wollen wir ja nicht. Nee. Das ist natürlich jetzt noch ein anderes Thema, das eure Liebeskonstellation. Ja, ja, ja, ja. Auf jeden Fall klare Antwort von deiner Seite. Was ist dein liebstes Liebesspielzeug? Der elektrische Rasierer. Der elektrische Rasierer. Ganz klar. Hattest du, du bist 52, habe ich gerade gesagt? Ja, ja. Hattest du früher schon mal so Erfahrungen damit gemacht? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Erst mit diesem Freund? Ja, ich habe, wie gesagt, ich war mal verheiratet, bin 21 Jahre alleine. Mhm. Und habe diesen Partner schon 38 Jahre, ich war 13, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und er war da schon verheiratet, was ich ja nicht wusste. Mhm. Habe inzwischen Kinder gekriegt, habe mich scheiden lassen. Und so ist unsere Liebe 38 Jahre schon bestanden. Das wäre toll. Also auch das wäre toll. Ohne verheiratet zu sein, kann man eine Bindung und eine Liebschaft oder eine Liebe aufrechterhalten. Ja. Ja, und dann so tolle Sachen im Bett. Ja. Ist ja klasse. Im Bett. Ja, es findet alles im Bett statt. Regina, ich danke für deinen Anruf. Tschüss. Viel Spaß beim Rasieren. Ja, danke schön. Kann man dann ja auch sagen. Jenny? Jenny, stimmt das? Nein, Genie. Genie, 31. Jo. Jo. Dein liebstes Liebesspielzeug? Handschellen. Handschellen. Bist du so sadomaso-mäßig drauf? Nö. Nö. Und Gurkenmarke Frauenglück. Genie, jetzt bitte ich dich erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise zu schalten, weil ich höre mich im Hintergrund. Ja, einen Moment. Ja, ja okay, jetzt geht's. Also du sagtest Handschellen und eine bestimmte Gurkenmarke. Ja, die heißen so. Die gibt es in jedem Markt, also die heißen so Gurken, Salatgurken, Marke Frauenglück. Ach. Heißen die wirklich so? Die heißen wirklich so. Und das sind Salatgurken, solche Dinger? Ja, etwas kleiner. Und die heißen aber Frauenglück? Ja, die heißen Frauenglück. Siehst du mal, wie gesagt, nicht einkaufen gehe, das weiß ich gar nicht. Ja, jetzt musst du uns natürlich Näheres erzählen. Ne? Fangen wir mal eigentlich mit den Salatgurken an, finde ich interessanter als die Handschellen. Salatgurken, die lasse ich mir alles mal einführen. Von deinem Freund oder von deiner Freundin? Von meinem Mann. Von deinem Mann, hm? Unter anderem. Dann gibt es noch die berühmte Faustnummer. Mhm. Die steckt mir also auch rein. Mhm. Und er mag es also, wenn ich ihn mit polizeilichen Handschellen festmache, ihn knebel und ihn dann also bis über den Höhepunkt hinweg blase. Und mein Mann hat eine ganz besondere Vorliebe. Ich weiß ja nicht, ob das andere Männer auch haben, aber er fährt tierisch auf frische Erdbeeren ab. Auf frische Erdbeeren? Ja. Also ihr seid so schon, das hört sich so vegetarisch an. Da ist die Salatgurke, jetzt kommen die frischen Erdbeeren. Die frischen Erdbeeren werden irgendwo auf dem Körper platziert, oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja. Wo? Die schnullt ihr mir aus der Muschi raus. Ach so, ja. Wir wollen das jetzt gar nicht so im Detail alles wissen. Also ich merke schon, ihr seid schon richtig versaut, ihr beiden. Ne? Ja, wir sind so richtige Ferkel. Wie seid ihr denn auf die Handschellen gekommen? Die lagen halt mal bei mir hier rum im Schlafzimmer. Mhm. Die hat er eigentlich mit in die Ehe gebracht und... Naja, und dann hatte er halt mal ein Erlebnis mit einer anderen Frau und die hat ihn da mit Bondage, mit Seilen festgemacht und das hat ihm also sichtlich gefallen. Da hat er zu mir gemeint, er möchte mal gern mit Handschellen festgemacht werden. Mhm. Ja, das habe ich dann gemacht, ja, und dann habe ich es halt ein bisschen übertrieben und das hat ihm halt gefallen. Ne? Ja, ja. Ich will mir das nur aufschreiben, die heißen Frauenglück, ne, diese Gurken. Ja. Das beeindruckt mich doch heute Abend ziemlich. Ja, und dann noch was. Noch was? Nachdem wir jetzt schon unser drittes Ehebett geliefert haben. Ja. Die ersten beiden sind kaputt gegangen, oder wie? Alle drei. Alle drei? Aha. Haben wir jetzt beschlossen, uns ein Wasserbett zu kaufen. Ja, gute Idee. Aber da dürft ihr dann auch nicht irgendwie zu rabiat vorgehen, sonst gibt's eine Fontäne, oder? Nö. Nee? Das stellst du dir total komplett falsch vor. Aha. Es gibt verschiedene Sorten von Wasserbetten. Es gibt die Hardliner und die Softliner. Ja. Die Hardliner sind die etwas härteren Wasserbetten und da ist ja noch eine Verschalung drumherum. Ja. Und du darfst dir das also nicht so vorstellen wie jetzt Seegang 7. Nee, tue ich auch nicht, nee. Sondern das, ich stelle mir das Wahnsinn vor. Ja, ja. Weil ich meine, du kriegst dann eine gewisse Reflexion von diesem Bett zurück. Also ich stelle mir das wahnsinnig interessant vor, nachdem wir sowieso die extremsten Stellungen machen. Ja. Ihr seid ja, vermutlich, höre ich so, ganz extreme Leute, ne, in Sachen Sexualität. Nö. Doch. Nee, also, ich finde es noch total normal. Du findest total normal? Ja, mit, sicher. Mit Frauenglück und mit Handschellen und mit den Erdbeeren und sowas. Aber ja, ihr habt da eine Menge Spaß, ihr beiden im Bett, ne? Ja, da gibt es auch noch Dildos und Vibratoren. Ja. Und, Liebeskugeln. Sowas Ähnliches haben wir gerade auch schon gehört, ne? Die Billardkugeln, das kommt auch in die ja, Ecke. Und da habe ich noch einen Tipp für alle Analfreunde. Ja, bitte. Falls es da mit der Schmierung nicht so besonders geht. Mhm. Sie sollen sich einen Pott Melkfett kaufen. Melkfett? Ja. Das ist ein guter Hinweis. Wir sind dir sehr dankbar. Und ich wünsche euch viel Spaß auf eurem neuen Wasserbett. Wann wird's geliefert? Wir müssen es erstmal angucken. Ja, probiert's aber nicht direkt aus in dem Laden. Das gibt Aufruhr. Nee. Meine liebe Genie, ne? Spricht man das aus? Ja, genau. Wie die Bezaubernde. Genau. Kennst du die? Ja, klar. Schöne Serie, ne? Daher habe ich ja meinen Spitznamen. Alles Gute. Jo. Ciao. Okay, tschüss. Das sind ja Schweinereien heute. 1.30 Uhr und 30, nee, 1.31 Uhr. Jetzt machen wir eine Pause. Hier ist 1 Live Domian, Westdeutscher Rundfunk aus Köln, Radio 1 Live und WDR Fernsehen mit dem Talkradio. Und heute Nacht heißt unser Thema Liebesspielzeuge. Und ich frage euch ganz offen und ganz frei, was ist euer liebstes Liebesspielzeug? Und erzählt es mir auch ganz offen und ganz frei. Ruft an unter 0130 29 11 oder faxt uns unter 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können, um euch hier in die Sendung reinzuschalten, zu stellen. Michaela, zarte, schöne 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Michaela. Ja, also, mein Thema ist eigentlich, dass ich einen Freund habe seit 3 Monaten und der mir erzählt hat, dass er das mag, wenn er sich zum Beispiel Haarsprayflaschen in den Hintern steckt. Aber wie seid ihr alle drauf? Was steckt ihr euch alle in den Hintern? Was heißt hier ihr? Ja, nicht ich. Barbie-Puppen, Haarsprayflaschen, Billardkugeln. In welcher Welt lebe ich? Ich weiß es nicht. Also warst du nicht völlig von Socken, als der das gesagt hat? Ja, war ich, weil ich auch keine Ahnung davon hatte. Warum denn Haarsprayflaschen? Ja, ich weiß es nicht. Wenn das Ding explodiert, stell dir mal vor. Ja, nein, er nimmt Leere, das hat er mir nimmt Leere, na, das ist mal beruhigend. Das habe ich auch gefragt. Es könnte doch auch Frauenglück sein, du hast ja gerade zugehört, ne? Die ja, Gurke Frauenglück ging ja auch, ne? Oder? Nee, ich glaube nicht, ich glaube, das mag er nicht so. Ja, jetzt im Ernst, als er dir das erzählt hat, was hast du gesagt? Ich war eigentlich kurz davor, mich zu trennen, weil ich so perplex war. Mhm. Nur er hatte mich schon am Anfang sehr geschockt. Er sagte mir, er hätte schon mal was mit einem Mann gehabt, kurz vor unserer Beziehung auch. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass ich da schon ein bisschen drauf vorbereitet war, auf diesen Anal, dass er das so mag und so. Ja, und dann hat er mir das halt irgendwann gesagt. Ja, aber zwischen Anal und Haarspray ist ja liegen Welten, ne, würde ich sagen. Ja, schon. Nur ich habe ihn gefragt, warum er dafür nicht halt so Dildos oder so benutzt. Wie jeder normale Mensch auch, ne? Genau, und ja, das ist es halt nicht, weil das ihn ja an ein männliches Glied erinnert und er steht halt nicht auf Männer irgendwie. Ach so. Ja. Wie wär's denn mit einer weiblichen Barbie-Puppe? Ich glaube nicht. Ich glaube, das würde ich nicht zulassen, da wäre ich eifersüchtig. Macht er das denn auch in deiner Anwesenheit? Er würde es gerne machen oder auch, dass ich ihm das einführe, aber da haben wir gestern Abend noch drüber geredet und ich finde das eigentlich nicht so toll. Stelle ich mir das anatomisch auch? Ich habe nur keine Haarsprayflasche hier, aber so eine normale, meine grüne Flasche, die ist ja so ungefähr so groß wie eine Haarsprayflasche, ne? Und eine Haarsprayflasche ist ja an beiden Enden, unten und oben, ist ja auch so, hat die große, so einen Durchmesser. Ja, also er hat mir gesagt, er hätte auch schon mal mit einer Colaflasche das versucht, nur das war ihm dann wohl zu groß. Mhm. Also es ist ganz schön komisch irgendwie. Es ist sehr komisch, ja. Ja. Dich turnt es eigentlich eher ab, ne? Oder? Ja, eigentlich schon, weil ich auch selber das nicht so mag. Mhm. Nur ich habe ihm auch gesagt, ich würde es ja gerne mal mit ihm ausprobieren, ob es mir auch gefällt, weil man kann es ja mal ausprobieren. Mhm. Mhm. Also es ist nicht so, dass du jetzt gleich laufen gehst und sagst, das ist sexuell für mich der absolute Runterzieher. Nein, das auf jeden Fall nicht. Bleib mir weg mit den Sachen, das ist es nicht. Nein. Aber ich vermute mal, dass das dir auch zum ersten Mal in deinem Leben passiert, ne? Dass ein Mann dir eine solche Offenbarung macht. Ja, auf jeden Fall. Hat er denn sonst noch eher ungewöhnlichere Spielarten drauf in der Sexualität? Ja, er steht selber sehr auf dieses Faustfick. Also das macht er gerne. Das schneiden wir jetzt raus, so ein Wort dürfen wir nicht sagen. Oh, Entschuldigung. Also auf solche Dinge. Ja, also auf das mag er halt auch. Mhm. Und das muss ich sagen, habe ich mich jetzt auch mittlerweile dran gewöhnt. Mhm. Ach, das praktiziert ihr schon. Ja, das gefällt mir auch selbst. Mhm. Nur halt nicht mit irgendwelchen Gegenständen, das fände ich nicht so schön. Aber du bist bereit, mit ihm mal diesen Versuch zu unternehmen, mit der Spraydose. Mhm. Und vielleicht sollten wir beide uns dann nochmal unterhalten danach. Ja, klar. Wie es denn war. Du würdest dann zugucken und ihm behilflich sein dabei. Ja, ne? Mal schauen, vielleicht. Ich hoffe nicht, dass ihr im Krankenhaus landet, falls das Ding nicht mehr rauskommt. Nee. Also ich weiß, dass da Ärzte und Chirurgen Bücher schreiben können drüber, was alles in den Menschen drin bleibt unter Umständen. Wirklich, im Ernst, das ist ganz wahnsinnig. Ja, wir werden dann schon vorsichtig sein. Seid schön vorsichtig, ne? Ja, nicht, dass wir da schlimme Dinge hören. Michaela, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, natürlich. Ciao. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr, den Nächsten zu drücken. Ich wer weiß, was da alles jetzt noch kommt. Ich frage mal ganz vorsichtig. Sven, 21. Ja, schönen guten Abend, Domian, hier ist der Sven. Ja, Sven. Was hast du uns denn zu berichten? Also, schon mal vorweg, ich bin homosexuell. Und ist ja nicht so schlimm. Ich habe auch mit meinem Freund eine Beziehung und wir leihen uns auch schon mal öfter Pornofilme aus. Mhm. Und auf einem haben wir ein Doppeldildo gesehen. Mhm. Das ist ein Dildo, der ist so gute 30 cm lang, 15 cm auf jeder Seite. Mhm. Und in der Mitte ist ein Lederriemen, da kann sich, also eine Person kann sich den dann umbinden, während er selber, also ich zum Beispiel fühle mir einen Anal ein, binde mir den dann um, und dann, also, dann kann ich entweder meinen Freund noch mit meinem eigenen Titel bücken, oder er kommt halt mit seinem Hintern an meinen Hintern dran, sodass er dann die andere Hälfte reinkriegt und wir können uns selber mit der Hand noch selber stimulieren an unseren eigenen Gliedern und so. Also eine Rundumbefriedigung ist das. Ja, eine Rundumbefriedigung. Also alles ist mit einbezogen und es ist alles irgendwie angetastet und erregt. Ja, es ist wirklich alles angetastet und erregt und das macht mir wirklich total viel Spaß. Wie heißt so ein Ding? Einfach Doppeldildo? Doppeldildo, nenne ich. Ist das aus Leder? Nein, das ist aus Latex, ist das. Also ja. Das heißt Latex. Ist wie teuer ist das? Also ich habe für unseren, den haben wir in Holland im Pornoladen geholt, habe ich 35 Mark umgerechnet für bezahlt. Auch günstig, ne? Ja, wir wohnen hier direkt an der holländischen Grenze und... Sollte man sich dann auch in Holland kaufen? Ja. Weil es dann billiger ist. Wir haben hier geguckt, den billigsten, den wir hier gefunden hatten, der kostete knapp 120 Mark. Mhm. Ist das jetzt so eine Gerätschaft, sage ich mal, so ein Liebesspielzeug, was ihr auch immer benutzt, wenn ihr Sex miteinander habt? Ja, nicht immer, aber ab und zu, da überkommt es uns halt beide und dann holen wir das halt aus dem Schrank heraus und dann... Kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall eine klare Steigerung zur normalen, zur üblichen Sexualität darstellt? Also das ist für uns beides, das ist eine absolute Steigerung um 100%, also eine wirklich rundum Steigerung, weil wir haben beide, ja, wir werden beide befriedigt im Endeffekt und können uns dann auch noch selber befriedigen. Ich verstehe, ja. Vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Also das ist das Schönste, was ich überhaupt je erlebt habe. Danke für deinen Anruf. Nicht zu danken, ich danke dir. Tschüss, Sven. Und ich bin das erste Mal bei dir durchgekommen, das freut mich mal eben. Ja, klasse. Alles tschüss. Klar. Ciao. Jo, tschüss. Von Sven zu Jutta, 28. Jutta. Ja, hallo. Ja, hallo, Jutta. Ja, hallo. Ja, hallo. Vorweg jetzt, du hast eine ganz tolle Stimme, wollte ich nur mal gesagt haben. Dankeschön. Bitteschön, kein Problem. Jetzt kann dieses Gespräch nur noch wunderbar werden. Ja, ich hoffe es doch. Also, was ich so jetzt von meinen Vorrednern alles gehört habe, bin ich, glaube ich, doch noch harmlos dagegen. Du bist eine normale junge Frau. So sieht's aus. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen auch nicht normal sind. Nein, die sind doch. Okay. Also, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Liebeskugeln wirklich spitze sind. Liebeskugeln? Ja, die Liebeskugeln. Die sind wie groß? Wie kann man sich die vorstellen? Habe ich irgendwas hier? Nee. Wie gut? Nee. So, ja, im Prinzip auch wie Billardkugeln, ne? Nee, sie sind etwas kleiner. Etwas so 3,5 cm bis 5 cm so ungefähr, ja. Und die hängen an einem, die sind verbunden miteinander. An einem, ja, so ein schmaler Seil ist es. Ja. Und wie viele Kügelchen oder Kugeln sind das? Es kommt drauf an. Es sind 3, 4, man kann auch 5 nehmen. Mhm. Und die fügst du in die Scheide ein. Genau. Ja. Genau. Warum? Und, warum? Bitte? Warum? Vor allen Dingen, man hat einen Muskel, wo viele Frauen, glaube ich, gar nicht wissen. Und der wird damit unwahrscheinlich gut betätigt. Also der Muskel, der kommt da echt richtig zur Geltung. Mhm. Wenn man dann halt auch mit dem Partner schläft und da hat dann auch was davon. Also du, das ist quasi Bodybuilding für die Scheide. Genau. Benutzt du die Kugeln für dich alleine oder auch mit deinem Freund oder Mann zusammen? Sag mal so, mit Dutz eigentlich auch verbinde mit dem Partner. Ne? Mhm. Also ich bin etwas aufgeregt, aber es geht. ja, man tut das eigentlich auch verbinde. Mir hat einmal eine Frau erzählt, dass sie mit diesen Liebeskugeln oft rausgeht in die Stadt, in die Disco. Ja, kann man auch machen. Das machst du auch sowas? Jo. Was ist das dann für ein Gefühl? Können wir uns als Männer natürlich gar nicht vorstellen, was da in euch Frauen vorgeht, wenn ihr mit diesen Liebeskugeln auf die Straße geht. Das kann man eigentlich, das kann man gar nicht beschreiben, weil das ist... Ist das so eine Permanenterregung, die dann abgeht? Nee, eigentlich nicht. Nee, kann man eigentlich nicht sagen. Also bei mir ist es eigentlich so, ich arbeite dann einfach mit dem Muskel, dass der einfach... Gut, aber die Konzentration ist ja ständig dann auf den Unterleib. Und die Konzentration, die Gedanken sind doch ständig dann im geschlechtlichen oder auch im sexuellen Bereich, oder nicht? Wenn man es intensiv oder... Ja, kann man schon sagen, ja. Doch. Aber dass das jetzt an einer Tour oder so irgendwie... Dass man da erregt wird oder so, ist... Eigentlich nicht. Also dir geht es hauptsächlich um diese Muskulatur-Geschichte. Ja, genau, einfach um die Muskulatur, genau. Und das kannst du hinterher dann bei der Sexualität, beim Schlafen mit einem Mann richtig dann einsetzen. Ja, und genau. Und das, was dabei rumgekommen ist, richtig genießen. Genau. Ja. Wie bist du überhaupt auf die Liebeskugeln gekommen? Das war ganz lustige Idee. Wir hatten Geburtstag gefeiert und da liegt meistens dann der Beate-Use-Katalog und ja, was es da so gibt auf dem Tisch. Wie, und da wird halt drin geblättert. Das liegt bei euch auf dem Geburtstagstisch? Ja. Ein Beate-Use-Katalog? Bitte? Ein Beate-Use-Katalog liegt bei euch auf dem Geburtstagstisch? Ja, ja, ja. Ja, also ist schon ganz lustig. Und, und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und jeder hat gesagt, Mensch, Liebeskugeln. Also, es hat sie wirklich schon ausprobiert. Und habe ich gesagt, so, ich bestelle mir sie jetzt. Und ich habe das auch gemacht. Also, ich kann eigentlich sagen, es ist toll. Also, ihr Lieben, das ist die geniale Idee für ein Geburtstagsgeschenk. Ne? Für Frauen, vielleicht für Männer auch. Ja. Also wenn euch nichts einfällt, kauft Liebeskugeln und die Frauen freuen sich. Kann man so sagen, ne, Jutta? Ja, kann man so sagen, ja. Danke für deinen Anruf. Du hast du sie jetzt im Moment auch in dir? Nein. Nein, das nicht. Das wäre natürlich ganz, ganz bizarr gewesen. Ne? Ja. Pikant geradezu. Bitte? Pikant geradezu. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Tschüss, Jutta. Tschüss. Ich begrüße herzlich Axel und er ist 22. Hallo, Domian. Ja, Axel. Also ich möchte erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung begrüßen. Danke. Ich finde es echt toll. Danke. Ich gucke sie dir mindestens 2-3 Mal im Monat mindestens an. Du musst sie viel öfters gucken. Ja. 2-3 Mal reicht nicht Zeit aus. Zeit eben. Ist egal, du musst sie mindestens 3 Mal in der Woche gucken. Aber jetzt zum heutigen Thema, Liebesspielzeuge. Ja, mein Lieblingsspielzeug ist natürlich der Staubsauger natürlich. Ach, ihr Lieben, der Staubsauger. Ja. Ja, was machst du bitte mit dem Staubsauger? Weiß, Also jeder weiß ja, dass der Staubsauger richtig schönes Rohr hat. Ne? Mhm. Und Stauben ist im Saugen, er saugt richtig, richtig gut. Also, wir wollen das gar nicht jetzt auch nochmal im Detail uns genau erklären lassen. Du führst deinen Penis in diesen Staubsauger ein. Ja. Ne? Und dann stellst du den Staubsauger an und dann stehst du da. Dann stehe ich da und dann, weiß ich, das ist das größte Gefühl, was es überhaupt gibt. Ist ja auch ein göttliches Bild, sich das so vorzustellen. Ne? Du stehst vor dem Staubsauger, also das Ding... Dass der Motor dröhnt und du dröhnst dann auch, ne? Ja, also weil ich irgendwie dröhne, muss man mal Nachbar fragen. Es gibt eine wunderbare, die eigentlich gar nicht wunderbar ist, aber eine sehr beeindruckende Geschichte in der medizinischen Literatur, wo nämlich ein Mann dieses auch getan hat. Mhm. Da hat er das aber nicht in so ein langes Staubsaugerrohr. Nein, habe ich schon gehört. Kennst du? War bei der Liebe Sünde, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Genau, und das endete mit einer ganz schweren Verletzung, weil nämlich der Penis vollkommen zerfetzt war. Ja, das habe ich gesehen, also da habe ich mir echt Gedanken gemacht. Also du bist aber da abgesichert, da ist noch genug. Ich bin abgesichert, ich habe das Rohr, also ehrlich, vor mir. Ja, wie bist du darauf gekommen? Du, weiß ich, eines Abends durch meine Wohnung da, habe ich mir gedacht, mein Gott, warum probierst du es nicht einmal? Könnte man mal ausprobieren, ne? Ja. Endet das dann bei dir auch, geht das so weit bis zum Orgasmus? Leider nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Also vielleicht fehlt das wenige Sauggefühle oder dabei oder... Mhm. Also es ist nur so ein sehr anregendes Gefühl. Das ist ein sehr anregendes Gefühl dabei. Dieses Saugen. Mhm. Und das ist dein Liebesspielzeug für dich allein? Oder benutzt du das auch, wenn du mit einer Partnerin zusammen bist? Nee, also eigentlich für mich alleine. Zur Partnerin, da gibt es eigentlich andere Spielzeuge. Gibt es andere, natürlich. Ich hätte aber sagen können, dass das irgendwie mit ins Vorspiel eingebaut wird. Das denn, da weiß ich, das ist immer so ein drinnes Geräusch. Immer dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, das Geräusch ist nur alles andere als Anton. Ne? Wenn ich meinen Staubsauger anwerfe, denke ich an alles, nur nicht an Sex. Oh. Aber bei dir ist es anders. Bei mir ist es echt anders. Also muss ich mir das vor so vorstellen. Also ich stehe zu einer Bude, also in meiner Wohnung besser gesagt, staubsauge den Teppich und dann, ja weiß ich nicht, da kommen mir auf einmal bups die Idee, ziehe ich mich aus. Und ab geht die Post. Ab geht die Post. Also ihr Lieben, also wenn meine Freunde dabei ist, so ist das nicht. Also ihr Lieben zu Hause, bitte nicht so unbedingt nachmachen. Ne? Es besteht wirklich da eine Verletzungsgefahr. Nein, also ich empfehle wirklich, das Rohr muss dran sein. Muss ganz lang sein, wenn schon. Ne? Ja. Also ich habe ehrlich gesehen, bei Liebe Sünde, weiß nicht, ob wir Segen sagen, bei RTL 2. Ja, nee, Liebe Sünde ist nicht, doch, nein, ist ProSieben. Doch bei, oder? Nee, bei Box ist das, oder? Ja, ProSieben? Ist euch da. Nein, irgendwo da. Also ich habe es gesehen, also... Mhm. Der sah mal nicht appetitlich aus. Ja. Axel, danke für deinen Anruf. Ja, bitteschön, danke. Ciao. Und mach so weiter. Mach so weiter, sag ich dir. Tschö. Jetzt kommt der Goran und der ist 28. Goran? Ja, hallo. Hallo, grüß dich. Ich winke erstmal. Ich habe auch so eine grüne Flasche hier. Ja, hallo. Ja, es kommen keine Extremitäten bei mir jetzt. Keine Basketbälle. Jetzt kommen keine Kakteen. Na, Quatsch. Nee, meine große Leidenschaft ist eigentlich Obst. Ja, Obst, und... Ja. Also ich bin hetero und als erstes Beispiel, also ich benutze zum Beispiel eine Banane, die fülle ich dann ein und behandle dann meine Freundin damit und nach einer gewissen Zeit, wenn sie ihren Orgasmus hatte, sie kommt doch dann, dann ziehe ich die Banane so langsam raus und esse dann auf. Und schälst sie und isst sie? Ja, ja. Nee, die ist vorher schon geschält. Die ist vorher schon geschält? Ja. Ah, ja. Ja, und auch ganz schön versaut. Ne? Was noch für welches Obst noch? Ja, auf dem ganzen Körper Kiwis verteilen und langsam aufessen und so weiter. Wobei es dann hinterher alles sehr klebrig ist, ne, vom Körper. Ja, ja, ja. Aber man kann den Körper ja auch abschlecken. Ja, eben, ne? Eben drum. Ja. Also Kiwis, Bananen, was noch? Was gibt's noch? Ach, alles Mögliche. Wie aus dem Film halt. Weintrauben und die so langsam einführen. Erdbeeren haben wir auch gerade gehört schon. Erdbeeren? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Ja, und so weiter. Ja, also baust du das denn jedes Mal? Nein. Das ist jetzt eine Variante. Also ich bin auch nicht irgendwie so ein extremer Typ. Auch so ein Widerer wie du und ich. Ja, genau. Also es muss schon was Besonderes sein. Das sind halt so manchmal so Ideen halt. Ja. Und so weiter. Gibt es auch andere Sachen halt. Mit Öl und so weiter. Ja. Aber Obst ist schon eine feine Sache. Diese Spielerei mit der Banane, hast du dir die selbst ausgedacht oder hast du die in irgendeinem Film gesehen oder gelesen? Nein, die ist selber ausgedacht. Selbst ausgedacht? Ja. Und deine, hast du eine feste Beziehung im Moment? Ja. Ja. Wie hat deine Partnerin darauf reagiert, als du das erste Mal das gemacht hast? Gefällt ihr das auch? Nein, das kam so aus dem Gespräch heraus. Also ist nicht gleich so, dass man das beim ersten Mal oder so... probiert. Mhm. Das ist im Gespräch halt und irgendwann kommen da halt so Ideen und wenn man dann so zu zweit ist und ja. Weil man muss da ja auch das gegenseitig dann irgendwie so abtasten. Also das muss ja nicht unbedingt dem Partner auch gefallen, wenn einem das selbst gefällt. Der Knackpunkt war einmal, das ist schon ein bisschen länger her, 9,5 Wochen. Gut, das ist natürlich auch ein sehr guter Film. Ne, ja, klar. Sagen, ne? Ja, und dann, das war die Inspiration dadurch halt. Welches Obst liegt bei dir in der Obstschale, bei dir zu Hause im Moment? Im Moment habe ich Äpfel und Bananen. Äpfel und Bananen, wen wundert das? Und das Wochenende steht vor der Tür, die Freundin kommt zu dir und wir stellen uns das eine oder andere dann vor. Ganz genau. Goran, danke für deinen Anruf, alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist, jetzt fällt mein Kugelschreiber gerade runter, der Christian dran, der ist 22. Ja, hallo, Christian. Dorian. Ich versinke hier mal eben. dein liebstes... Mein liebstes Spielzeug, unser liebstes Spielzeug, das sind Handschuhe. Handschuhe? Ja, genau. Was macht ihr mit den Handschuhen? Wir ziehen uns die an, also für Handschuhe halt gedacht sind. Und dann streichen wir uns. Und man kann da viele Sachen machen. Also du und deine Freundin? Ja, genau. Ja. Und was sind das für Handschuhe? Dicke Pelzhandschuhe? Das ist ganz unterschiedlich. Also es können einmal so Lederhandschuhe sein, so richtige Bauhandschuhe. Mhm. Das können aber auch wirklich so Gartenhandschuhe sein, Gummihandschuhe. Mhm. Oder auch Einmalhandschuhe, diese Latexhandschuhe. Das ist also völlig unterschiedlich. Ja. Und man kann da verschiedene Sachen mitmachen. Also jede Handschuhart eignet sich für verschiedene Spiele hatten ungefähr. Nehmen wir jetzt mal den wirklich dicken Winterhandschuh, der dick gefüttert ist, so mit Lammfell oder sowas. Ja. Mit was macht man damit? Ja, also da kann man zum Beispiel über die trockene Haut mit streicheln. Das ist also ein völlig anderes Gefühl als mit der Hand, wenn man jetzt selber mit der Hand die Haut des Partners berührt. Mhm. Sondern da verlässt man sich halt mehr auf den Partner oder beziehungsweise man gibt dem Partner halt das Gefühl, also nicht sich um sich selber zu kümmern, sondern um ihn, weil man ja selber dadurch nicht so viel fühlt. Ihr beide liegt dann nackt im Bett, ganz nackt und habt nur diese Handschuhe an. Ja, richtig, genau. Wir haben sonst nichts anderes an. Ja. Und ich weiß nicht, da gibt es dann halt verschiedene Variationen. Man kann dann natürlich, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ganz trockene Haut hast und dann trockene Gummihandschuhe anhast und dann über deine Haut reißt. Das ist ja ein ganz komisches Gefühl irgendwo, ne? Vielleicht auch ein bisschen schmerzvoll, wenn das so darüber schrubbelt. Und man kann dann natürlich auch andere Variationen einführen, zum Beispiel, wenn man die ganze Sache, den Spieß umdrehen, man kann dann zum Beispiel die Haut auch mit Öl oder so einreiben, dann ist das Ganze wieder umgekehrt, dann schrubbelt das nicht mehr so darüber, sondern dann gleitet das ganz sanft darüber. Ne? Mhm. Klingt sehr interessant. Ja, klingt auch so, richtig. Also ich kann auch erahnen, dass da ein gewisser Reiz drin liegt. Aha. Obwohl es natürlich auch abgefahren ist, ne? Ja, klar, abgefahren. Ja, gut. Habt ihr beide das so schlimme Finger? Nee, natürlich nicht so ganz schlimm. Nee. Habt ihr beide das so für euch entwickelt? Ist das durch Zufall irgendwie entstanden? Das ist teils. Also es ist einerseits durch Zufall entstanden, weil ich einmal halt im Garten gearbeitet habe und habe dann halt in der Wohnung die Handschuhe rumgelegen gehabt und irgendwie sind die immer auch ins Schlafzimmer gekommen. Und die lagen dann halt neben dem Bett rum und irgendwie sind wir halt darauf gekommen, die mal anzuziehen. Und es ist dann auf jeden Fall immer so, dass deine Freundin und du, dass ihr beide Handschuhe anhabt, nicht nur ein Teil. Nee, das ist beide Handschuhe. Also beide, es kann variieren. Also beide Handschuhe und dann der rechte oder der linke. Ja, ist auch nicht immer so. Also das ist, von Zeit zu Zeit mal, wenn die Lust uns so bekommt halt. Ne? Was ist dein Lieblingshandschuh? Mein Lieblingshandschuh ist der Latexhandschuh. Der Latexhandschuh. Klassische Einmalhandschuhe, weil man da halt auch selber einiges durchfühlt. Ne? Das ist ja fast wie ein Kondom auf der Hand. Ne? Ja, genau. Da kann man, kann man ja fein durchfühlen. Ja, aber genau. Und man kann damit natürlich auch nicht nur auf der Haut bleiben, sondern auch in andere Körperöffnungen. Genau, ja. Ja, es ist also einiges offen. Eine schöne Anregung von Christian. Ja. Danke. Okay. Tschüss. Ich wünsche noch viel Spaß. Ciao. Okay, tschüss. 41 Jahre, Martina. Hi. Hier ist Martina. Ja, Martina, guten Morgen. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Also, ich gucke deine Sendung auch sehr oft und finde die auch unheimlich toll. Aber ich möchte alle Männer davor warnen, mit dem Staubsauger was zu machen. Ja, das ist wirklich gefährlich. Ich weiß nämlich selbst aus bester Erfahrung, ich arbeite als Krankenschwester im Krankenhaus und ich weiß, wie sowas aussieht. Erzähl mal. Ach, da sind die allerschlimmsten Verletzungen, ne? Also Penisfrakturen, Penisaufrisse und das ist schon Mikrochirurgie und... Also weil es eben passieren kann, dass der Penis in die Rotation geschieht, ne? Genau, reinkommt. Und das muss wohl schon mal in irgendeiner Sendung besprochen worden sein, jedenfalls fiel es auf. Kamen mehrere Männer mit den Verletzungen, ne? Du hast das persönlich gesehen? Ja, ich habe das persönlich gesehen. Martin, gehst du ein bisschen... So, im Krankenhaus wird das so ein bisschen, da geht nicht jeder rein und man macht das so, eine Schwester, ein Pfleger aus einer Schicht und es ist nicht so, lass mal sehen oder so, ne? Martin, dann gehst du ein bisschen näher ans Telefon, dann können wir... Ja, bin ich schon ganz nah. Ja. Also möchte ich nur alle vorwarnen, sowas zu machen. Ne? Was war denn die schlimmste Verletzung, die du gesehen hast durch eine solche Sache? Ging es so weit, dass der Penis amputiert werden musste oder so verletzt war? Also das zum Glück noch nicht, ne? Aber ja gut, also es waren schon massive Verletzungen und starke Schwellungen, also über das Dreifache hinaus geschwollen. Und es war dann auch schon, also man konnte dann auch nicht so gut urinieren. Und ja, es waren eben komplizierte Operationen. Und hinterher wurde dann auch getestet, ob die Männer auch wieder zeugungsfähig sind. Ne? Das klappte dann auch nicht immer, aber naja, es sieht auch nicht toll aus. Ne? Natürlich nicht. Ich glaube ja ohnehin, ich habe es gerade auch gesagt, dass diese... Da möchte ich wirklich nur vorwarnen. Denn es gibt auch verschiedene Staubsauger, das haben wir nun auch schon festgestellt, so im Kollegenkreis, und die haben wohl verschiedene Rotationen, ne? Und da kann wirklich viel passieren, ne? Also klare Warnung von einer Krankenschwester, lasst die Finger von Staubsaugern. Ne? Ja, das ist wirklich wahr. Fragt mal Urologen, was die alles in der Schublade haben. Hast du denn sonst noch erotische Unfälle erlebt, die durch andere Dinge verursacht worden sind? Ach, da gibt es sehr viel. Da gibt es Schubladen voll. Ich glaube auch, dass der ganze Bereich, der ganze Analbereich, da sehr stark von betroffen ist. Bitte? Ich manche Leute reinprokeln, ich meine, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, aber was sich manche Leute alle reinprokeln und für Verletzungen zufügen, das ist eben... Das ist schon wahnsinnig, vorstellbar, ne? Der Anlass deines Anrufes war die Warnung. Eigentlich die Warnung. Darf ich dich dann auch noch fragen, ob du ein liebes Spielzeug hast? Ich habe einen Deo-Roller. Ein Deo-Roller? Ja. Der ist ja klein und fein und da kann auch keine Verletzung entstehen. Klitoral. Ja. Eine bestimmte Marke? Ja, die gibt's schon gar nicht mehr. Nämlich? Das ist eine ganz alte 8x4, die war früher vorne eine runde Kuppe. Und die runde Kuppe macht es? Ja. Ja, klasse. Da sagt die Krankenschwester, da kann nichts passieren. Jungs, nehmt den Deo-Roller. Ne, sowas. Martina, danke, ciao. Ciao. Jetzt ist der Klaus noch dran und der ist 29. Ja, hallo. Hallo, Klaus. Ich habe mir Sexspielzeug bestellt. Sexspielzeug? Richtig, ja. Ich habe mir eine Gummimuschi bestellt aus dem Versandkatalog und eine Gummipuppe. Und dazu muss ich sagen, man bezahlt dafür teures Geld, aber es ist eigentlich nicht so der Kick, wie es eigentlich ich mir vorgestellt habe. Ist die Gummipuppe schon da? Die ist das alles schon da, das Zeug. Ist alles schon da. Also, Gummipuppe heißt, das ist eine aufblasbare Frau. Ja, aufblasbare Frau, richtig. Aber das Problem ist, bitte? Ich muss gestehen, dass ich diesbezüglich auch Erfahrungen habe. Aha. Und muss sagen, dass ich das ziemlich blöd fand, auf dieser Gummipuppe zu liegen. Ich fand es nicht sehr erregend, ehrlich gesagt. Wie geht's dir? Ja, es ist so ein bisschen dumm mit der Gummipuppe, klar. Weil sie ist halt nicht so beweglich und, ich musste halt immer sauber machen, und dieses sauber machen ist auch ziemlich eklig halt dann. Ich musste immer an ein Schlauchboot denken. Es roch auch so wie ein Schlauchboot. Ja, das riecht natürlich dann extrem nach Gummi auch, klar. Was hast du dafür bezahlt? Also für die Gummipuppe habe ich 199 Mark bezahlt. Ja, das ist so die mittlere Preisklasse, glaube ich. Ne? Es gibt aber noch viel teurere. Ne? Ja, es ist eine untere Preisklasse eigentlich schon. Ja. Es war halt nur ein Test gewesen, mal auszuprobiert. Nun ist das andere, was du gerade gesagt hast, ist ja noch verrückter, nämlich eine Gummivagina, genau. Ja, eine Gummivagina. Bringt es das denn? Nein, also ich habe es anders vorgestellt. Im Katalog wird es immer so gut beschrieben und es ist halt ziemlich, sieht auch groß aus und alles sieht schön aus. Es ist auch ein geiles Gefühl, sag ich mal. Ist das elektrisch? Ist das mit Batterie betrieben? Es ist mit Batterie betrieben, es vibriert, es ist ein Vibrator mehr oder weniger drin. Aber da kommt man sich ja noch blöder vor, wenn du dann irgendwie da in dieses kleine Stück Gummi da alles dann betreibst und die Batterie noch einschaltest, oder? Du hast das Bild vorkommen. Es kommt drauf an. Mit einer Freundin ist es so, die Freundin will eventuell ein bisschen Zärtlichkeit und so, aber da stehe ich aber nicht so drauf. Ich stehe eher drauf, am Tag, sag ich mal, 3-4 Mal Sex. Schnell und wann ich ja gerade Bock drauf habe. Zack, zack. Ich komme nach Hause und ich habe jetzt gerade Lust, dann nehme ich das Ding und... Muss die Gummipuppe ran. Ja, irgendwie so. Und habe Lust dazu und dann fertig, ne? Aber das kann man mit einer Frau nicht machen so. Oder das ist auch, kann man halt schlecht machen mit einer Frau. Was kann ich sagen? Mal... Kommt rein, jetzt gut, komm, ich habe jetzt Bock und zack und fertig und tschüss. Hast du denn schon mal eine Freundin gehabt? Sicherlich. Und auch eine gute Beziehung gehabt mit einer Frau? Es war, es geht, weil... Die Frauen wollen halt ein bisschen Zärtlichkeit, so kann ich auch verstehen, nur es ist halt... Willst du denn keine Zärtlichkeit auch manchmal? Schon mal, aber ich habe, wie gesagt, ich stehe lieber da drauf, kurzen, knallharten Sex mit der Gummipuppe. Ja. Viel Spaß mit der Gummipuppe. Danke. Lieber Klaus, mach's gut. Ja, tschüss. Dann, tschüss. Also jetzt können wir wahrscheinlich alle gar nicht einschlafen, ne? Bei so vielen Dingen, was wir da gehört haben, angefangen vom Frauenglück, bis zur Gummipuppe. In der Technik, Markus Liebetanz. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Nacht. Träumt was sehr Schönes. Und wir sehen und hören uns morgen wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag. 1 Uhr, Radio 1 Live, der Fernseher mit einer offenen Talk-Radiosendung für alle eure Themen. Da geht es nicht nur um solche Sachen, die wir gerade besprochen haben, sondern es kann um alles gehen. Ich wünsche euch alles Gute, bis morgen, bye bye, ciao.